des Pansen und der Vorname Paul. Besonderes Kennzeichen, nie sein großes Maul. Das Reise steht auf, geht Verstärkte hinein. Und auf immer darf es sein, was die Leute sehen. Ist mir so gut so groß, ich hab nur ein Problem. Und das heißt Dorf. Da-ba-da-da-bam-ba-da-ba-du-dai. Jetzt renn ich zur Bar, lauf Manhattan. Aber die sonst noch, was siehst du da hätten? Die kennen denn die Kaffee, war mit ihrem Bikini. Mir interessiert bloß auf dieses Tablett der Martini. Eine alkoholfreie Sache darfst du mich nicht fragen. Und mir was zu fressen, da kannst du mich jagen. Da war da da bam balaba du nein. Da war da da bam balaba du nein. Lade ich nach Hause, ich die Alte von Zesan. Von Truppen folgen und schwere Bilder. Die kreischt dich mit Haut und Ruf versaut. Dabei war ich doch bloß eine Flasche kaufen. Die sauf mich jetzt aus und lass die Alte immer kommen. Soll man sich grundsätzlich kümmern.